Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 350. Wo bist du? Tja, das ist die Frage bei dem Thema heute, ja, denn darum geht's, über ein neues Feature von Google Maps. Aber viel interessanter sind wahrscheinlich diesmal die News. Ja, sind das sogar ganze Menge. Ich hoffe, ich kriege das zeitlich jetzt einigermaßen gebacken. Ja. Bei der Community habe ich was, mal selbst sowas reingepfeffert, sage ich mal. Ja. Und die App der Woche, ja, da, das ist eigentlich keine Überraschung, ja, für die Anwandlung bei mir in letzter Zeit. Ne? Ja, als erstmal das Thema als Google Plus Fan, was ist denn jetzt hier los? Ja, ich bin einigermaßen überrascht. Man hat ja auch bei Google Plus gesagt, so wie es bei Hangouts gemacht hat, dass Google Plus ein Firmentool wird. Offenbar ist es tatsächlich auf dem Weg, das zu werden. Allerdings ist mir noch nicht so klar geworden, wie das sein soll, denn im Momentan verschwinden nur Features. Ja. Wirklich groß was hinzukommen tut's eigentlich nicht. Okay, es werden bestehende Funktionen werden verbessert, das ist ja schon mal besser als nix. Ja. Das ist in Ordnung, aber so, naja, Features, die gehen weg. Zum Beispiel das Location-Feature wird ausgelagert zurück, wo es einem eigentlich schon mal war, nämlich zu Google Maps. Ich glaube, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also in grauer Vorzeit hatten wir ein super System, das hat sich Google Latitude genannt. Da konnte man seine Position also permanent teilen. Also nicht nur einfach so verschicken, sondern man konnte jemanden freigeben und der konnte jederzeit sehen, abrufen, wo man denn gerade ist. Ja, das fand ich sehr, sehr gut, das Feature. Und ich war froh, als das dann auch überlebt hat in Form von diesen Google Plus Locations. Kurz darauf wurde der Webzugang für Locations, was ich sehr, sehr bedauerte, gesperrt. Und es ist nur noch über Google Plus aufzurufen gewesen. Gleichzeitig gab es in Maps aber was anderes, nämlich so eine Art Standortverlauf. Das gab es früher auch. Das war die Google History. Auch die wurde eingestellt, die Verbreitung im Web. Und war dann eben nur noch über Google Maps zu erreichen. Jetzt ist es so, dass Google Maps dieses Latitude im Prinzip in einer verbesserten Form wieder zurückbekommt. Vor einigen Wochen, Monaten hat Google eine separate App schon herausgebracht für diese Location-Geschichte. Ja, da war ich gar nicht so begeistert davon, weil die eine wichtige Funktion dieses Location-Sharing nicht beinhaltet. Nämlich die dauerhafte Freigabe, so dass eben jeder, den ich freigegeben habe, mich jederzeit orten kann. Das will ich, das brauche ich, das Feature, das ist extrem wichtig. Meine Bekannten und ich haben damit sehr viel gute Erfahrungen gemacht. Und das ist besonders wichtig für mich als Risikogeocacher. Was ist das? Ja, wenn ihr mal wieder in so eine alte Höhle oder in einen baufälligen Bunker geht, wo jeder Schritt dazu führen kann, dass ihr verschüttet werdet, dann wäre es schon ziemlich gut, wenn die Position, die letzte Position, die das GPS gesendet hat, dauerhaft einsehbar ist. Und zwar nicht nur eine Freigabe, jetzt könnt ihr mich für eine halbe Stunde lokalisieren, sondern diese Person darf alles, ja, die dürfte sich sogar, wenn technisch möglich, direkt neben mich hinbeamen, sofort, ja. Das muss funktionieren. Ja. Glücklicherweise gab es bei diesem Demo-Video, das veröffentlicht wird, tatsächlich eine Option zu sehen, wo steht, so lange, bis man es wieder ruft. Und das ist genau dies, das, was ich brauche. Ich hoffe also, dass eben dieser neue Location-Dienst in Google Maps das eben ermöglicht, dass ich bestimmten Personen generell immer, ohne dass ich das speziell freischalten muss, nochmals, ja, für eine gewisse Zeit, meine Position mitteilen kann, beziehungsweise diese Leute das abfragen können, so wie das bei Google Plus Locations auch geht. Ich kann jetzt also reingehen, ja, hab hier meine Bekannten, die es freigegeben haben eben, ja, und ich mache das jetzt sogar mal hier, wenn ich jetzt auf Locations gehe, dann sehe ich also genau, ja, wo jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt mal gucken, wo ist der, ach ja, genau, ich guck mal, wo ist denn der Fernand, ja, Fernand hat mich freigegeben, ja, das finde ich ganz nett, danke, Fernand, und ja, jetzt kann ich das sehen, ja, und das ist okay. Wenn er das nicht mehr haben will, dass ich das sehen kann, kann er es natürlich sofort einstellen und dann sehe ich ihn nicht mehr. Hm? So ist es. Aber man kann ja übrigens auch noch so einstellen, also das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das jetzt nur ortsbezogen ist oder ob das jetzt genauer Standort ist. Aber ich sag mal, bei Bekannten, die von denen mit denen man halt zu tun hat, die man kennt, da ist es kein Problem, das eben so freizugeben, dass es also wirklich ganz genau ist, so genau wie möglich. Das ist wichtig. Ja, denn dann kann zum Beispiel mal eine Rettungseinheit losgeschickt werden, ja, um mich aus diesem zugeschütteten Bunker zu befreien. Ja, so ist es. Und ja, also es ist sehr, sehr praktisch für mich, aber auch, das merke ich immer wieder, praktisch, wenn man sich zum Beispiel verabredet hat und man möchte wissen, so, wo ist denn derjenige jetzt, ja, und dann kann man dann nachgucken und sieht es dann sofort und dann braucht man als oft gar nicht mehr groß zu schreiben, ja, ich hasse das, wenn ich angeschrieben wird, wo bist du? Wo bist du? Ja, dann guck mal in dein Handy, dann siehst du, wo ich bin. Ich habe extra freigegeben, ja. Und das dann zu erklären, wo ich gerade bin. Gucken, ja, gucken, ganz einfach. es ist auf jeden Fall so, dass diese Funktion jetzt eben in Maps reinkommt, in welcher Form auch immer. Was neu sein soll, ist eine wirkliche Realtime-Verfolgung. Das war bei Latitude und auch nicht bei Google Plus Locations der Fall. Sondern man hat nur so, ja, man kann ein Refresh zum Beispiel machen, dann kann man so sehen, letzte Minute, letzte 5 Minuten und so weiter und so weiter. Aber nicht in Echtzeit, wie derjenige sich zum Beispiel bewegt. Also man kann das nicht sehen, dass da jemand sich bewegt. Also nix wie mit der Harry Potter Marauders Map, ja. sondern nur eben eine statische Karte, die man bestenfalls alle paar Minuten refreshen kann und dann eben die neue Position sehen kann. Das soll sich dann ändern. Das soll man also genau sehen können, wo derjenige ist, ja, und wie er sich bewegt. Ich hoffe, dass das dann auch mit dem Akkuverbrauch sich einigermaßen verträgt. Denn bisher war das so mit der Google Plus Locations, es war eine gute Übereinkunft zwischen Akkuverbrauch und Genauigkeit. Ja. Und das war dann auch in Ordnung. Also ich habe da schon gar keine großen Akkuverbräuche mehr gemerkt, wobei ich habe immer dieses Latitude an und auch dieses Google Plus Locations. Ich habe auch immer GPS an und auch immer Wi-Fi, ja, um eben die Ortung maximal zu optimieren und das funktioniert auch ganz gut. Und ja, meine Akkuzeiten sind überdurchschnittlich gut. Keine Ahnung wieso. Ach doch, ja, weil ich keine Tasks Manager drauf habe. ja, also funktioniert. Nur wie das eben dann gehen soll mit der Realtime-Funktion, das kann ich nicht genau sagen. Also ich kann höchstens mir so vorstellen, dass es mit einer, mit, wird ja eh alles jetzt mit KI gemacht, dass eine KI das schön errechnet. Ja. Beispielsweise wäre das so, anhand von den Bewegungssensoren oder zwei kurzzeitig aufeinanderfolgende Messungen des GPS-Standortes, ja, wird dann eine Geschwindigkeit quasi ausgerechnet, ja, mit der man dann angezeigt wird, aber gar nicht in Echtzeit die GPS-Daten angefordert werden, sondern eine vermutete Position weitergerechnet wird. Ja. Beispielsweise man fährt mit dem Autobahn mit, was weiß ich, mit 100 Stundenkilometern, ja, sondern wenn zwei Endmessungen innerhalb, sagen wir mal, von 2 Sekunden gemacht, die Differenz wird berechnet, also kann man sehr leicht feststellen, das Auto bewegt oder das die Person bewegt sich mit 100 Stundenkilometern nach vorne. So, die nächste Messung ist in von mir aus 30 Sekunden, also wird quasi das angezeigt, als ob die Person 100 Stundenkilometer für die nächsten 30 Sekunden fährt. Sollte sich dann bei der nächsten Messung nach 30 Sekunden das nicht bestätigen, wird die Position natürlich korrigiert. Und ansonsten stimmt die ja überein. Dieses Verfahren wird übrigens auch benutzt bei Google Maps, um in wenn man in Tunnel reinfährt. Das ist nämlich eine ganz faszinierende Geschichte. Das funktioniert sehr, also relativ gut, und zwar nicht immer, aber relativ gut, wenn man am Anfang guten Empfang hatte, wenn man in den Tunnel einfährt. Dann wird das einfach fortgeführt, diese Bewegung anhand auch von den Sensoren, die im Gerät eingebaut sind. Das bedeutet also, man fährt im Tunnel weiter, obwohl eigentlich das Gerät gar nicht wissen kann, weil das ja das GPS-Signal ja im Tunnel gar nicht durchkommt. Ja, aber dennoch sieht man, wie man sich durch den Tunnel bewegt. Ja. Es sind faszinierende Geschichten und ich hoffe, dass sowas auch verwendet wird. Ich bin eigentlich relativ sicher, dass sowas verwendet wird, denn eine permanente Ortung vom GPS, das kann nicht sein, das kann nicht gemacht werden, das würde viel zu viel Akku verbrauchen. Ja. Deswegen wird es so gemacht. Und übrigens, das ist auch der Grund, warum es eigentlich keine Batterieersparnis mehr gibt, wenn man GPS ausschaltet. Das ist minimal, auch wenn das noch in den von früher noch in den Einstellungen drinsteht. Also die Ersparnis ist da minimal, ja, weil eben ja gar nicht permanent das GPS-Signal verarbeitet wird, sondern nur sporadisch und daraus dann eben die ungefähre Position ermittelt wird. Gut, also ich hoffe, dass dieses Feature sich hält. Ja, das ist nämlich so eine Geschichte, wo für mich persönlich auch so ein ja so ein Knackpunkt ist. Da bin ich als oft drauf zurückgekommen, wenn ich sehe und drüber spreche, dass Features, die eben von der Masse der Menschen nicht so genutzt wird, dass die abgeschaltet werden. Das ist auf der einen Seite natürlich richtig, aber das habe ich immer dann als Beispiel herangezogen, um in mich zu gehen und zu sagen, okay, das stimmt zwar, aber manchmal sind eben Funktionen für einen persönlich sehr, sehr wichtig, die eben für die Masse unwichtig ist. Mir ist nicht bekannt, dass das von der Masse her groß genutzt wird, ja? Dieses Location-System noch nicht. Jetzt macht ja Google ziemlich groß Werbung bei YouTube. Ich hoffe auch, dass da TV-Werbung mal kommt. Deswegen. Aber das ist ein Feature, das wäre unverzichtbar für mich. Das ist absolute Top-Priorität. Das nutze ich seit es das gibt, seit es das Google Latitude gibt, also schon seit Urzeiten, schon beim HTC G1 habe ich das genutzt. Ja, beim G1. Und das muss ich, das brauche ich unbedingt. Das heißt, wenn Google diese Funktion mal rausschmeißen würde, dass man das zum Beispiel eben nicht permanent aktiv lässt, weil, sind wir ganz ehrlich, sowohl ich würde es vergessen, immer wieder neue Erlaubnis allen Leuten zu geben, ja, noch kann man das irgendjemand anderem zumuten. Ja, also meine Bekannten, die werden nicht hingehen und jede, was weiß ich, 3, 4, 5 Stunden gucken oder nicht jeden 24 Stunden gucken, dass ich auch Zugriff habe auf die ihre Position. Das könnte man dann vergessen. Die Funktion wäre dann nutzlos, ja, für das, was wir machen hier. Und deswegen ist es immer zu überlegen, oder deswegen komme ich immer wieder darauf zurück, weil dieses nicht Mainstream-Feature für mich dann doch so wichtig ist. Und dann verkneife ich mir manchmal so hin und wieder ein paar härtere Kommentare zu dem Thema. Ja. Wobei, muss ich sagen, hier auch Google nicht wirklich böse sein. Ich wäre natürlich dann wirklich in einer Bredouille, müsste Third-Party-Apps installieren, die dann aber horrenden Stromverbrauch haben. Ja, das habe ich schon mal probiert. Also das muss integriert sein im System, und zwar perfekt integriert sein mit dem Know-how von Google, dass es so funktioniert. Aber das wäre eine Sache, wo ich nicht drum herum käme. Ja, bräuchte ich auf jeden Fall. Und ich könnte aber Google nicht böse sein, weil bisher, glaube ich, nutzt diese Funktion kaum jemand. Und ja, also ich hoffe, dass Google da noch ein bisschen auch die Werbetrommel rührt. Denn eigentlich ist das etwas, wenn man das einmal benutzt hat, ja, miteinander, dann ist es wirklich nicht mehr wegzudenken. Also super einfach. Na, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn noch hier? Ja, jetzt kommen wir mal zu den News her. Hä? Hello! Kann nun auch Dateien versenden. Jawohl, Google hat eine neue Funktion spendiert. Jetzt können also auch Dateien verschickt werden. Und zwar, also richtig Dateien, also ZIP-Dateien, beispielsweise PDFs, Word-Dateien, Audio-Dateien und sogar Android-APKs. Ihr habt richtig gehört. APKs können darüber versendet werden, über dieses Allo jetzt. Nicht schlecht. Also da kommt doch immer wieder was Neues dazu. Finde ich ganz cool. Auch Duo hat übrigens was Neues bekommen. Und zwar jetzt, also demnächst müsste die Version kommen und freigeschaltet werden, serverseitig. Audio-Only-Calls. Auch das finde ich sehr interessant. Duo hat bisher nur Video, also Anrufe ermöglicht. Ja. Das finde ich nicht immer gut, weil manchmal reicht auch ein Audio-Call. Ja. Und auch wenn man heutzutage im Zeitalter der Flatrates vielleicht nicht mehr so sehr darauf angewiesen ist, dass es auch ein Voice-over-IP Telefonsystem gibt, finde ich das doch manchmal ganz praktisch. Vor allem, wenn die Person eben nicht in Deutschland ist. Ja. Dann ist es natürlich wesentlich günstiger, einfach, nämlich kostenlos, über Voice-over-IP zu telefonieren, als über die normale Telefonfunktion des Handys, weil es da eben dann unter Umständen eher richtig teuer werden kann. Hm. Naja, okay, aber also ich finde diese Funktion gut. Man kann dann auch mal, wenn man merkt, okay, also die Verbindung ist wirklich ganz, ganz übel jetzt, und dann kann man auch mal zurückschalten auf eben nur Sprache, und dann geht's da dann doch ein bisschen besser. Ja. Es ist übrigens noch mehr passiert bei Allo und Duo, denn in Brasilien hat Google ein Event gegeben, und ich habe ja schon gesagt, so in Brasilien, in Indien, da ist Ello ein ganz großes Ding. Und deswegen haben die dort jetzt auch mal in Brasilien speziell ein Event gemacht. Das habe ich erst erfahren, nachdem es schon vorbei war. Schade eigentlich. Aber so ist es halt, ne? Wenn man nur die amerikanische Tech-Presse liest, da ist erstmal, ne, man interessiert schon der Rest der Welt, ne? Wenn das in den USA ist, dann. Ne? Also für Google Allo gab es dieses mit diesen Dateien, die man verschicken kann. Ja, also nicht schlecht. Ist übrigens schon freigeschaltet, wenn man also Allo startet und geht in einen Chat rein. Ja, dann drückt man ja das Plus und da ist jetzt neben den Stickers und Bilder und so weiter, ist jetzt auch eine Büroklammer. Und wenn man da drauf drückt, dann kann man die Verzeichnisse des Smartphones durchwühlen. Ne? Kriegt also so einen File-Browser gezeigt und dort kann man dann die Datei auswählen und verschicken. Übrigens geht es auch mit Docs-Dateien, Google-Docs-Dateien. Also kann man auch direkt dort auswählen und auch verschicken. Eine super Sache, finde ich. Das macht das alles ganz, ganz nützlich. Bisher habe ich das eigentlich immer so direkt über die entsprechenden Dienste gemacht. Wie zum Beispiel Docs. Aber hier geht es halt nochmal ein etwas schneller, wenn man das innerhalb von einer Konversation macht, finde ich. Jo. Was war's noch? Ah ja, genau. Eine Smart Smiley-Funktion für Portugiesisch. Das ist natürlich wichtig für Brasilien. Diese Smart Smiley, ja, die gibt's ja auch schon auf jeden Fall in englischer Sprache. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutsch funktioniert, weiß ich nicht genau, weil ich hab's ja in Englisch stehen. Das ist einfach diese Smiley mit dieser Lupe drauf, ja, und wenn man dann zum Beispiel jetzt einen Text schreibt, ja, dann werden einem Smileys vorgegeben, ja, der passt zum Satz, oder wenn man noch am Schreiben des letzten Wortes ist, dann eben auch vom Wort. Und nicht nur Smileys kriegt man dann gezeigt, sondern auch die passenden Stickers dazu und kann dann einfach draufklicken und los geht's. Ja, auch das ist ziemlich praktisch. Ja, nicht nur Google Plus verliert Features, sondern auch Hangouts verliert Features. Und zwar auch in der Consumer-Version, ja. Ist ja schon klar, Hangouts wurde ja aufgespaltet in Google, in Hangouts Meet und Hangouts, was war das? Chat? Ich glaube Hangouts Chat und Hangouts Meet. Google Talk ist jetzt abgeschaltet, beziehungsweise wird in den nächsten Tagen komplett abgeschaltet. Also da gibt's auch keinen XMPP-Zugang mehr, wie es bisher der Fall war, mit Programmen und so weiter, sondern dass das Ende jetzt erreicht. Ja. Und für Hangouts, für die normale bisherige Chat-App, ja, also das normale Hangouts, das noch vorinstalliert ist bei vielen, da wird die SMS-Funktion gestrichen, und zwar am 22. Mai. Ja. Das ist allerdings nicht verwunderlich, denn schon vor vielen, vielen, vielen Monaten tauchten schon die Benachrichtigungen in Hangouts auf, dass man die Hangouts, die SMS-Funktion in Hangouts nicht mehr benutzen sollte, dass die auch bald verschwindet und dass man stattdessen eben zum Beispiel das Android Messages benutzen kann. Ja. Und jetzt macht Google da also auch wirklich ernst. Das hat mir ja schon fast keiner mehr geglaubt, weil das so lange gedauert hat. Aber jetzt wird es im Zuge der Umstellung Hangouts zu Business App, wird also die SMS komplett rausgenommen. Ab 22. Mai werden die Hangout-Apps eben oder verliert die Hangout-App eben diese Funktion. Soweit ich, wie ich das verstehe, ist das auch ein serverseitiges Update. Das heißt, ihr werdet es auch nicht nutzen können mehr, selbst wenn ihr kein Update von der Google Hangouts App macht. Ja, weil das ein serverseitiges Feature ist. Deswegen heißt es auch, beginnt ab 22. Mai diese Löschung dieser SMS-Funktion. Ja. Ja, Google Talk geht weg, habe ich schon gesagt. Übrigens auch Gmail wird einige kleine Labs-Funktionen jetzt ersatzlos streichen, die eben wenig Aufmerksamkeit erreicht haben. Beispielsweise ist das also Google Voice Player, Picasa Previews, Pictures in Chat, Quick Links, Quote Selected Text, Smart Labels und Yelp Previews, ja, werden auch verschwinden, und zwar beginnend ab dem 24. April. Ja. Und auch ein paar alte Google Plus Funktionen werden wieder zusammengestrichen, ja, wie ich schon eben gesagt habe, ja, verliert Google Plus da einiges an Funktionen. Und zwar kann man keine Google Plus Profile mehr per Mail verschicken aus Gmail heraus und auch nicht mehr an Google Plus Circles per Mail schreiben. Ja, so sieht es aus. Also da wird auch das hier ab 24. April frühestens wird es umgesetzt werden. Und damit haben wir also wirklich mal wieder so ein bisschen Rundumschlag. Ich glaube, auf der Google I.O. wird, also angesichts dessen, was hier schon jetzt angekündigt wird an Änderungen, wird also, denke ich, auf der Google I.O. auch so eine gewisse Strategieänderung kommen. Vielleicht, ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben, vielleicht ist es ja jetzt endlich mal an der Zeit, dass Google mal Klartext spricht. Ja, ich finde, es ist schon gar nicht mehr wichtig, was Google macht, sondern es ist nur noch wichtig, wie konsequent, deutlich und klar Google das macht und es auch kommuniziert. Ja? Naja. Gut, mehr Neuigkeiten über Android O, oh, vielleicht, ja, ich gib mal ganz kurz ein paar wichtige Sachen rüber, so was auch im Android Developers Blog steht, das lasse ich auch verlinkt mal, was es so gibt, also Background Limits, ja, heißt, bestimmte Funktion, Apps, die im Background liegen, haben jetzt nur noch beschränkten Zugriff auf einige Funktionen. Damit soll auch wieder Akku Leistung eingespart werden und der Benutzer und auch der App-Entwickler brauchen eigentlich da nichts dazu, nichts zu ändern. Das wird also automatisch passieren, was schon gut ist. Ja, es gibt neue Notification Channels, ja. Eine Autofill API, ja, für Passwortmanager. Da bin ich skeptisch natürlich, ganz klar. Mache ich grundsätzlich eigentlich nicht. Mal gucken, wie das da aussieht. Ein Picture-in-Picture Funktion für Smartphones und Tablets. Ja, das finde ich ganz interessant. Da kann man also im oder auf dem normalen Bild, ja, ein anderes Bild einblenden von einer anderen App. Ja, beispielsweise während man chattet, kann auch weiter oben zum Beispiel ein YouTube-Video laufen. Ja, also, ja, schlecht. Finde ich eigentlich gut. Solche Multimedia-Sachen finde ich generell gut. Ermöglicht wird es durch ein neues App-Overlay-Window. Beim Google Pixel hat man ja schon einiges gezeigt, ja, was da möglich ist, wenn man da längere Zeit diese Task-Taste drückt, ja, dann kann man hier sozusagen einen zweiten Screen öffnen. Ja, und das ist sozusagen die Weiterentwicklung von dem Ganzen. Ja. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Vor allem Tablet-User oder die Leute, die ein großes Smartphone-Display haben, die sind da natürlich dann absolut im Vorteil, wenn sie mit ihrem Platz da auch noch was machen können. Gerade bei Tablets ist diese Splitscreen-Funktion schon mal gut, aber Picture-on-Picture wird noch mal eine ganze Ecke besser sein, weil dadurch der Aufbau des anderen Bildes eigentlich nicht gestört wird, sondern eben die andere App quasi als Miniatur über der anderen App liegt. Und das finde ich praktisch. Benutze ich auch öfters beim TV gucken, ja, wenn ich mich mal wieder nicht zwischen zwei Sendungen entscheiden kann, ne? Und wenn dann ja die Möglichkeit besteht, dann mache ich das und gucke mir zwei Sendungen auf einmal an. Ja, ist wirklich. Also ich bin nicht ausgelastet beim TV gucken, ich weiß. Manchmal tue ich auch noch zusätzlich noch am Smartphone rumtüfteln und dort noch ja, tippen, blocken oder irgendwas, ja. Und dabei noch zwei Fernsehprogramme gucken. Also zwei Fernsehprogramme sind es ja eigentlich nicht. Normalerweise gucke ich zum Beispiel was auf dem Chromecast und vielleicht noch ein anderer Streamingdienst, Crunchyroll oder ähnliches, ja, und dann ja, um das zusammen. Ja, Leute, ich kann nichts dafür, ja. Wenn ich nur eine Informationsquelle habe, dann werde ich wahnsinnig. Ich werde irre. Die können jetzt genug Informationen rüberbringen in der kurzen Zeit. Dann gibt's eine Funktion, die finde ich auch sehr, sehr interessant. Das wird das Erscheinungsbild schon verändern. Adaptive Icons werden sich anpassen an die Oberfläche, an das Design der Oberfläche, auch in Form. Ja, also nicht nur jetzt von Farben oder ähnliches, sondern es wird die Form angepasst. Ja, zum Beispiel, wenn ein Theme eben runde Icons hat, dann werden auch die anderen Icons rund gemacht. Ja, oder umgekehrt, viereckig gemacht oder abgerundet, je nachdem. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann hat man endlich dieses Gefühl, ja, die Apps gehören alle zu diesem Smartphone. Ja, es ist gar nicht so schlecht, weil wenn man sich mal anguckt, was sonst so alles drauf ist, ja, selbst auf dem Pixel, das sind die Pixel-Icons rund. Dann gibt's aber halt eben viele, die sind viereckig, weil der Entwickler sagt, runde Icons, ist mir doch egal. Ja, so, dann sind die viereckig. Dann habe ich welche, die haben überhaupt keine Ecken, weil die sind transparent. Also da ist nur zum Beispiel das Motiv. Ja, aber Polaroid ist zum Beispiel nur der Android-Roboter zu sehen. Ne? Und. Also konsistent. Und hier ES File Explorer hat einen Folder, also so eine Dateimappe, ja, als Icon. Ja, das ist total verwirrend. Von Konsistenz kann man hier überhaupt nicht sprechen. Hier sieht alles anders aus. Jedes Icon sieht anders aus. Ja. Und da finde ich schön, wenn wirklich das Betriebssystem machen kann, ja, so dass dann im Endeffekt alle Icons gleich aussehen, ohne dass der Entwickler das auch machen muss. Ja, wichtig. Weil die machen es eh nicht. Ja. Und können sie auch gar nicht. Das sieht man eindeutig bei den Entwicklern, für welches System oder auf welchem System die Icons entworfen werden. Ja? Hier zum Beispiel dieses Audio Evolution, ja, das ist garantiert für ein Samsung-Gerät gemacht worden, weil das ist die Samsung-Form, ja, genauso wie Relax Melodies, ja. Das sind Samsung-Icons von der Form her. Ja. Und ja, dann gibt es halt auch noch die Spezies, wo gar nichts reingeht, also gar nichts passt. Und so, also furchtbares, ist eine Katastrophe. Also für jemand, der auf sowas Wert legt, der guckt sich das an, die App-Liste, und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Und so, was ist denn das für ein zusammengestückeltes Gewurschtel? Ja. Deswegen gut, da muss dann halt auch mal jemanden kommen wie Google, die Hefte in die Hand nehmen, ja, und sagen so, dann machen wir es halt. Wenn die Programmierer sich darum nicht kümmern, dann machen wir es halt. So. Ja, es sind noch viele, viele weitere Sachen, was da gemacht wurden. Ja, also die Audio-API für Low-Latency-Audio-Verbesserungen wurden gemacht, ja. Java 8 Language Optimizations, dass es da vielleicht noch ein paar Prozent Geschwindigkeit rausholen können aus dem Programm oder dass die Geräte eben nicht so stark belastet werden. Ja, Keyboard-Navigation, sehr interessant, ja, wird auch ja, sagen wir mal wichtiger, ja, in der Zukunft werden, weil scheinbar wächst da doch was zusammen, Chrome OS, Android und ja, also gucken wir mal. Jedenfalls bin ich schon sehr froh auf die Tastatur und Maus-Integration bei Nougat, die ist einfach fantastisch, da werde ich später auch noch was dazu sagen, wenn ich das Gamepad teste. Schlecht. Ja, von daher können wir doch schon was erwarten. Übrigens sind diese Ankündigungen offiziell, im offiziellen Android Developers Blog, sind also keine Gerüchte mehr, sondern sind also schon Tatsachen, die bereits im Vorfeld angedeutet werden. Ja, also ich finde es super, dass da Google so frühzeitig schon was sagt. Aber umso mehr bin ich dann gespannt im Mai auf die Google I.O. Das HTC U Ultra mit Saphir Glas und 128 GB hat mich dann auch etwas verwundert, ja, aber positiv verwundert. Ist gar nicht so übel. Vielleicht ist da auch mal jemand aufgewacht. Allerdings der Preis, muss ich sagen, ist schon ziemlich heftig, ja. Und ob das, wann das dann auch auf den europäischen Markt kommt, ist natürlich auch wieder fraglich. Jetzt ist jedenfalls die Limited Edition Version in Taiwan erschienen von diesem Teil und für sage und schreibe umgerechnet $945, das sind $150 mehr als die Standardvariante mit 64 GB, hat dann eben aber auch diese Saphirglasbeschichtung und 128 GB Version, also Speicherversion, hat auch oder wird mit ausgeliefert mit einem $100 Bundle, ja, das ein Leder-Flipcase dabei hat. Leder. Ein Schlüsselring und eine Quick Charge 3.0 Powerbank. Also, schlecht. Immerhin. Gut. HTC also vielleicht jetzt auf dem Weg, zumindest in Taiwan, modern zu werden. Andy Rubin hat eine Abfuhr bekommen von einer US-Bank. Mittlerweile weiß ich auch, warum. Ich war etwas überrascht, habe mich noch gefragt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, Andy Rubin ist ja ein Name, der ist ja bekannt. Der Erfinder von Android. Da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Mann zu einer Bank geht und sagt, hier, ich habe ein neues Projekt, neues Smartphone entwickle ich, ja. Und ich brauche einen Kredit, ja, läppische $100 Millionen. Das ist wirklich nicht viel für sowas, für so ein Projekt. Ja. Und dann sagt die Bank, nee, also tut mir leid, beziehungsweise sie sagt erst, ja klar, natürlich, und dann auf einmal, nee, tut mir leid, also das machen wir dann doch nicht, ja. Können wir nicht machen, ne? Und naja, dann fragt man sich, wieso? Also eigentlich sollte da Andy Rubin keine Probleme haben, wenn diese Entscheidung von dieser Bank nicht ein negatives einen negativen Effekt hat auf andere mögliche Zahlungsgeber. Bisher lief das eigentlich recht gut. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht noch mehr abspringen, sonst müsste das Projekt beerdigt werden. Ne? Aber die Softbank hat jedenfalls schon mal die $100 Millionen zurückgezogen, die Investition. Und das ist natürlich schon ein herber Schlag insgesamt. Muss man da sagen, also wenn es ist veranschlagt mit einer Milliarde Dollar, das sind das 10%, das ist schon heftig. Ja, also das ist nichts, was jetzt Andy Rubin einfach so sagen kann, naja, egal. Sondern die muss er erstmal wieder auftreiben können. Ja. Ja, aber jetzt ist auch klar, warum. Die Bank hat Verbindungen zu Apple. Ja. Und da haben jetzt einige Newsredaktionen spekuliert natürlich, dass das damit zu tun haben könnte. Natürlich gehe ich nicht davon aus, dass Apple diese Investition generell blockiert hat. Aber bei der Firma ist ja bekannt, dass auch mal Druck ausgeübt wird, ja, um seine Anliegen klar zu machen oder auch mal bestraft wird. Ich sag nur mal Toshiba und Festplatten für den iPod damals, ja, nachdem Toshiba zu früh rausgerückt ist mit der Aussage, dass welche Festbandgröße verbaut werden, ja, oder was welche Festbandgröße von Toshiba kommt, hatte man sogar kurzfristig das Ganze verschoben und hatte die Platten nicht mehr genommen. Ja, also wie so Sandkasten, ne, so ein Fuß aufstampf, jetzt erst recht nicht, boom. Aber das scheint ja im Silicon Valley normal zu sein, also das ist Apple nicht der Einzige, der da sowas macht, ne? Alle, ich glaube, die stampfen das alle mit dem Fuß auf den Boden auf. Aber ist gut, das mache ich nämlich auch. Und früher habe ich mich immer ein bisschen kindisch gefühlt. Jetzt kann ich mich mit der Tech-Elite ja gleichsetzen, weil die machen das auch. Ja, also wenn das wahrscheinlich passt, einmal im Kreis drehen, auf den Boden stampfen mit dem Fuß und so und doch, oder? Ne? Ja, dann mach doch. Ja, aber trotzdem finde ich das ziemlich schade und gut, da liegt natürlich die Spekulation sehr nahe, dass es eben deswegen ist, weil die Softbank verbandelt ist mit Apple und deswegen sich da nicht daran beteiligt. Schade. Größe hätte man beweisen können, ja. Wenn Microsoft das damals nicht auch gemacht hätte mit Apple und sich beteiligt hätte an Apple in einem großen Stil, dann wäre Apple jetzt nicht da. Apple wäre pleite. Microsoft hat Apple den Hintern gerettet. Das hätten die sich vielleicht ja mal ins Gedächtnis zurückrufen können bei sowas. Ja. Vielleicht mal über den eigenen Schatten springen. Aber okay, was soll's. Noch kann man guter Dinge sein. Also wenn das keine negativen Domino-Effekte hat, dann denke ich, wird dieses Projekt Essential, nennt sich das, von Andy Rubin ohne Probleme auf den Weg gebracht werden. Allerdings muss ich auch sagen, ich weiß immer noch nicht, was das Ganze soll. Vor allem, weil jetzt angegeben wurde bei der bei der Vorlage von ja, was denn überhaupt ist. Ja, so schreibt zumindest das Wall Street Journal, muss man ja aufpassen, was Wall Street Journal schreibt, ja, vor allem im Tech-Bereich, ne? Aber auf jeden Fall schreiben die, dass Essential eben entsprechend gegenüber den Investoren gesagt hat, dass das ein High-End-Gerät sein wird, ja, das Android drauf hat. Also die ursprüngliche Spekulation war ja, dass Andy Rubin ein komplett neues System entwirft, also nichts mit Android, sondern etwas ganz Eigenes, sozusagen was Neues. Aber wenn sich das bewahrheitet, dass es jetzt auch mit Android läuft, dann wäre es ja eigentlich nur noch ein neues Smartphone mit Android drauf. Also, naja, warten wir mal ab. Vielleicht hat das Wall Street Journal da auch wieder Mist geschrieben. Ja, das kommt ja öfters mal vor. Android 7.1.2 Beta 2 ist jetzt draußen und kommt auf die Geräte, die eben für diese Beta freigeschaltet sind. Kann man sich natürlich da auch drauf machen. Zu empfehlen ist es immer noch nicht. Ja, aber Ist eigentlich das Einzige, was groß da kommt oder erwähnenswert ist, ist, dass das 6P jetzt auch diese Swipe-Down hat, die Swipe-Down-Funktion für Notifications, das heißt hinten am Fingerabdruckscanner, ja, kann man jetzt mit dem Finger auch nach unten ziehen und dann gehen auch die Benachrichtigungen gleich auf. Ja, ja, das wurde oft verlangt, ja, scheint ein großes Ding zu sein, ich mache das eigentlich nie, aber okay. Ich sage ja immer, wenn man sich an etwas gewöhnt hat, dann will man es halt nicht mehr missen, ja, und ja, das ist halt. Pixel C kriegt auch ein neues großes Update, denn das Pixel C bekommt jetzt den neuen Pixel Launcher, ja, und ein überarbeitetes Multitasking-Interface. An anderer Stelle habe ich gelesen, dass da jetzt auch Multi-User-Funktionen jetzt drin sein sollten, aber das kann ich nicht 100% versichern. Wie gesagt, das habe ich von einer anderen Quelle gelesen. Ja, Google hat den Bluetooth-Bug entfernt, ja, und vermutlich waren die Play Services da schuld. Ich kann leider noch nicht gucken. Ich habe noch die alten Play Services drauf, aber die Berichte von Usern deuten eindeutig darauf hin, dass es bei der neuen Play Service Version eben nicht mehr der Fall ist mit diesem Bluetooth Bug. Und es muss definitiv, so wurde es auch offiziell kommuniziert, es muss definitiv kein Firmware-Update dafür gemacht werden. Ja. Das kommt mit den normalen Updates von Google. Und ja, somit zeigt man auch, dass man vermeintliche System-Bugs anscheinend fixen kann jetzt bei Google, ohne dass man überhaupt eine Firmware flasht. Nicht schlecht, also diese modulare Aufspaltung von allem scheint sich zumindest da jetzt gelohnt zu haben. Ja, vom Galaxy Tab S3 habe ich vor einigen Episoden schon berichtet. Ja, ist ja ein lang erwarteter Nachfolger vom Tablet, vom Galaxy Tab S2. Und mit dem 9,7 Zoll Display hat es auch einen interessanten Formfaktor. Meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr gut. Und ja, jetzt hat es relativ gute Bewertungen von den meisten Stellen sozusagen gegeben. Auch wenn jetzt der Prozessor nicht mehr absolut top-high-end ist, der Speicher geradezu lächerlich. Aber beim Tablet gibt's halt andere Regeln. Ich kann zwar nicht ganz verstehen, dass man auch beim Tablet 32 GB drauf hat, aber Samsung macht das ja auch beim S7, also warum so auch nicht beim S3 Tablet? Ja, zumal man komischerweise immer sagt, Tablet hat weniger leistungsfähige Ausstattung als ein Smartphone. Für mich ist das total komisch, aber scheint wohl so zu sein. Ja. Aber dennoch ist es ordentlich für ein Tablet sowieso im Android-Bereich. Und deswegen scheint es auch eben diese guten Bewertungen eingefahren zu haben. Gute Multitasking-Features stehen da im Vordergrund. Der S-Pen dominiert das Gerät natürlich. Ja, also das ist das Arbeitstier sozusagen durch den S-Pen. Gut, stylish Hardware, also naja, da kann man wirklich geteilter Meinung sein, da finde ich eigentlich gar nichts mehr stylish, aber egal. und es gibt auch ein optionales gutes Keyboard dafür, naja, okay, gibt's eigentlich für jedes Tablet, wenn man sich da mal die Angebote anguckt, Bluetooth-Keyboards, gibt's schon wirklich gute Sachen. Aber wenn man dann mal guckt, was die negativen Sachen sind, ja, dann muss ich sagen, wenn das die einzigen negativen Punkte sind, kann ich verstehen, warum auch die Bewertungen so gut sind. Also erstmal, die Batterielebensdauer, beziehungsweise die Akkulaufzeit, ja, ist gut, wenn das Screen ausgeschaltet ist. Tja. Ja, was hat man denn erwartet? Ne? Also ich meine, je größer das Screen, desto mehr Power wird eben gebraucht. Ne? Okay, also das ist eigentlich verständlich, ja. möglicherweise der einzige Minuspunkt, den ich auch noch durchgehen lasse. Aber keine Wasser, kein Wasserschutz, also nicht water resistant. Das, was macht ihr mit dem Tablet? Ja. Geht ihr damit schwimmen oder was? Leute, dafür habt ihr ein Smartphone, fürs ins Wasser zu schmeißen, ja. Tablet haben wir schön in der Aktentasche, ja, im Rucksack, und wenn man dann größere Arbeiten erledigt, dann holt man das raus, ja. Was soll denn das wasserdicht sein? Wenn man der Kaffee über das Tablet fließt oder was? Also, wirklich, nee. Und dann, Achtung, jetzt kommt der absolute Hammer. Bei Android Central, ich hab so gelacht, ja. The Bad, ja. Es ist kein Ersatz für einen Laptop. Was? Was? Das ist das Ende von den Galaxy Tabs. Das Ende, ja. Das Ende von Samsung. Ja. Die tun den Laptop nicht ablösen. Ah, das ist ja unfassbar. Das geht ja nicht. Hallo. Was ist, also, das sind die Negativpunkte. Das Ding ist super. Wahnsinn. Ja. Also ich bin überrascht, dass es so gut ankam. Ich hätte eher gesagt, die Tests oder die Newsredaktion würden sich vor Langeweile, würden die einpennen beim Testen, weil sieht aus wie Samsung, funktioniert wie Samsung, ist Samsung. Okay, nächstes Tablet. Ja, sorry. Gut, Google hat ein Problem. Alexa kommt aufs Mate 9. Übrigens, da muss ich doch mal sticheln. Ja. Wie ist das mit dem Gender-Problem? Ich hätte aber gerne einen Alex. Nicht Alexa. Ja. Das ist Diskriminierung, was Amazon da macht. Bla, Fasel, Schwall. Ja. Wäre schon schlimm gewesen, wenn das Teil nur mit männlicher Stimme rausgekommen wäre. Da wäre aber die Hölle los gewesen, ja. Alice Schwarzer hätte über das Amazon Echo gekotzt. Ja. Egal. Auf jeden Fall hat Google ein massives Problem damit, meiner Meinung nach. Jetzt wird's langsam eng. Google Home, immer noch nicht in Deutschland. Und jetzt kommt Alexa aufs Mate 9. Damit auf ein Smartphone, das bekannt ist. Und neben dem Amazon Dot und Amazon Echo jetzt auch auf die Smartphones. Also langsam, also der Zug, der ist jetzt nicht schon, der ist nicht schon am Abfahren, der ist schon so am letzten Drittel vom Bahnhofsgleis, ja, und der ist gleich weg, der ist gleich außer Sichtweite, wenn Google jetzt nichts macht, ja. Ich weiß nicht, ob das denn bewusst ist. Aber ich kann mich kaum noch zurückhalten, für mir ein Amazon Echo zu kaufen. Ja? Ich will jetzt endlich mal diese Erfahrung haben, diese Experience haben. Ja. Und da rettet mich auch nicht das Google Pixel mit dem Google Assistant, der grundsätzliche Funktionen nicht kann, der das zum Beispiel Alexa kann, beziehungsweise sogar das Google Home kann, und der Google Assistant im Pixel eben nicht kann. Ja. Also ich bin verwundert. Verwundert und gleichzeitig auch ein bisschen traurig und hoffe, dass es jetzt bald rund geht, aber ob das noch reicht, nachdem jetzt Huawei auf dem Mate 9 auch noch den Alexa oder die Alexa drauf hat, ja. Das ist mir eigentlich ja unbegreiflich, was da los ist. Keine Ahnung. Naja, bevor ich mich weiter aufreg, mache ich gleich weiter. Liste der Telefone mit schnellen Security-Updates hat jetzt Google veröffentlicht. Das finde ich einen guten Schritt. So macht man nämlich Druck. Ja, das Einzige, was ja Google machen kann, die können nicht generell vorschreiben, dass die Firmen zeitnah Updates machen müssen. Was sie aber machen können, sie können Listen veröffentlichen von den Telefonen, die sicher sind, weil sie Updates bekommen haben. Impliziert, alle anderen Marken sind nicht zu empfehlen, weil die nicht die nötigen Sicherheitsupdates zeitnah bringen. Ende. Ja, und das finde ich auch ganz gut. Da kann Google ruhig ein bisschen Druck machen. Die Firmen sollen ihren Hintern rumbewegen. Die Sicherheitsupdates sind wesentlich wichtiger als die dummen Oberflächenerweiterungen von den Firmen, die sowieso die Geräte nur langsam machen. Ne? Also die Liste beschränkt sich dementsprechend auch auf die üblichen Verdächtigen, ja, Google Pixel, Google Pixel XL, Motorola Moto Z Droid, Oppo A33W, Nexus 6P, Nexus 5X, Nexus 6, OnePlus 3. Interessant, OnePlus 3T ist nicht dabei. Vielleicht nur ein Fehler, mal gucken. Samsung Galaxy S7, aber sonst kein Galaxy Phone. Und das ist auch wichtig, nochmal hervorzuheben, nur dieses Galaxy S7 kriegt momentan die Sicherheitsupdates in einigermaßen erträglichen Abschnitten. Asus Zenfone 3, dann das BQ Aquarius M5, Nexus 5, Vivo V3 Max, LG V20 und das Sony Xperia X Compact. Auch bei Sony ist zu sagen und bei LG nur dieses eine Modell. Ja, bei allen anderen Modellen losen die ab, weil sie offenbar der Meinung sind, wenn sie das Teil erstmal verkauft haben, dann brauchen sie auch keine Updates mehr zu bringen. Ja, so sieht's aus. Und ganz, ganz schlimm hier, mein Tablet Z3 Compact, ja, so alt ist es ja gar nicht, ne? Hat hier Sicherheitsupdate Stand, gucke ich gleich mal. Moment, das ist Stand Dezember, nein, Mai 2016. 1. Mai 2016. 1. Mai 2016. So. Super, ne? Ich fühle mich rundum geschützt mit dem Sony. Ja. Gut, also Google macht's richtig. Jetzt müsste das nur noch ein bisschen mehr publik gemacht werden und klar mal noch vielleicht noch gesagt werden, sichere Android-Telefone sind und dann diese aufgelistet. Unicode verabschiedet übrigens ein riesiges Emoji-Update für Juni 2017. Und ja, ihr wisst ja, ich bin Emoji-verrückt. Ja? Und für mich ist das extrem wichtig. Und ich habe jetzt schon wieder Angst davor, vor dem Chaos, was dann entstehen wird, wenn das weiter so geht. Da habe ich auch noch wirklich so viel Hoffnung lege ich da rein, dass vielleicht mit Android O die Emojis ausgekoppelt werden aus dem System, ja, damit zumindest ab diesem System dann alle die gleichen Emojis haben könnten. Solange das nicht passiert, wird es nicht funktionieren. Jede Android-Version hat andere Emojis, furchtbar. Und damit meine ich nicht nur jede Android-Version von verschiedenen Herstellern, sondern jede Android-Version vom gleichen Hersteller. Ja, katastrophal. Aber die Emojis sind schön. Es gibt wieder ganz interessante, neue und verbesserte Darstellungen. Erstmal verbesserte Darstellungen von bekannten Emojis. Das ist auch sehr wichtig, meiner Meinung nach. Einige sind nicht ganz klar. Aber auch neue. Es gibt Elfen. Also wenn man mich fragt, ist das ein Legolas? Ja. Zauberer, der sieht, nicht unbedingt aus wie Gandalf, aber jeder Zauberer ist Gandalf. Und Feen gibt's, klar, ne, die männliche Fee, habe ja eben schon was mit dem Genderwahn gesagt, ne, also die männliche Fee muss es natürlich auch geben, ne, wär schlimm sonst, ne. Meerjungfrauen gibt's, Vampire gibt's, Zombies, wobei, also der ist nicht unbedingt sehr furchterregend, aber mit dem Political Correctness war es eigentlich klar, es darf ja nichts Furchterregendes sein, ne. Mich wundert's, dass da überhaupt noch ein Gewehr dazugekommen ist. Ja, bei Apple wurde es ja schon durch eine Wasserpistole ersetzt. Eine richtige Pistole durch eine Wasserpistole ersetzt. Ja, aber immerhin als Flagge gibt's jetzt auch die Piratenflagge. Und das wird mein neues Design sein. Also es wird meine neue Flagge sein. Also ganz klar, ne? Pirates sind cool. Was haben wir noch? Avocados. Sie sieht jetzt anders aus. Also ich finde es gut. Ich finde es auch wichtig, dass es neue Emojis gibt, aber noch wichtiger fände ich, dass diese neuen Emojis ja auch überall angezeigt würden. Tja. Google bereitet die kostenlose App der Woche vor. War kurzzeitig zu sehen, dann war sie wieder verschwunden, aber man kann sie trotzdem downloaden. Ich habe sie mal verlinkt. Diese Woche ist es Card Wars Adventure Time. Das Spiel kostet normalerweise 3,39 Euro, ist jetzt kostenlos zum Installieren. Und offenbar hat jetzt Google auch so die kostenlose App der Woche, ja, nicht nur reduziert. Es gab ja jetzt schon länger Zeit eine Aktion, wo die App nur 10 Cent gekostet hat. Jetzt kommt offenbar eine echt kostenlose App der Woche, was sicherlich nochmal führen dazu, ja, führen wird, dass die Hemmschwelle da noch weiter gesenkt wird, ja, für sich die App zu installieren. Finde ich auch sehr schön. Ich hoffe nur, dass es auch wirklich vernünftige Apps sind in Zukunft, weil also wenn jetzt die dritte Wassertrink-App, ja, für 10 Cent zu haben ist und die, was weiß ich, die fünfte DJ-App oder was weiß ich alles, ne? Also es ist langweilig und enttäuschend. Ja. Ich weiß, einen geschenkten Gaul schaut man ins Maul, ne? Aber wenn man sich dann drauf freut und kriegt dann einfach nur noch Müll vorgesetzt, dann ja, macht's auch keinen Spaß. Ne? Tja. Undank ist der Welt ein Lohn, ich weiß ja, aber was soll's. Zwei Sprüche wäre da schon irre. Tja, jetzt komme ich nochmal zu was anderem, und zwar ein Bluetooth Gamepad. Eigentlich hätte ich das soll zum Thema setzen, ja. Ich habe mir also von AliExpress für sage und schreibe 3 Euro noch was, also ich sage jetzt mal knapp 4 Euro, ja, ein Gamepad und Remote geholt, eine Gamepad und Remote, nennt sich VR3D. Das hat einen Analogstick, 4 normale Feuerknöpfe, ja, plus natürlich Select, Start, ESC, also Escape und M, eine M-Taste, und an der Seite auch nochmal eine Taste, ich weiß gar nicht, wie die jetzt gelabelt ist, ich glaube CP heißt die oder sowas. So, dieses unscheinbare Teil ist ein Bluetooth 3.0 Controller, mit dem sich euer Smartphone oder Tablet verbinden lässt. Natürlich auch Computer, wenn ihr am Computer Bluetooth habt. Ja, kein Problem. Das Teil hat ist geeignet für Android, iOS, PC-Systeme. Linux funktioniert auch mit entsprechenden Treibern. Das Teil hat eine CPU ARM 968E drin. Ja. Und funktioniert mit 2x AAA Batterien oder Akkus. Ja. Stromverbrauch, sage und schreibe, 8 mA die Stunde. Wahnsinn. Und tja, mit diesem Teil könnt ihr Spiele, zum Beispiel auf Android-Smartphones, sehr schön und einfach spielen. Ab Android 7.0 habe ich das Gefühl, geht es auch noch mal wesentlich besser. Da ist nämlich werden wesentlich mehr Games unterstützt als bei den älteren Versionen. Ich weiß noch nicht genau der Hintergrund, warum das so ist. Ja, ob es da so eine Art Weiterleitung, Mapping intern gibt, das es vorher nicht gab, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass ich auf meinem Pixel XL sogar das Jurassic Park World, dieses Lego Jurassic Park World und Lego Harry Potter etc., ja, mit dem Joypad spielen kann. Aber vorher hatte ich zuerst Pac-Man probiert. Ja, das war eine Offenbarung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Denn Pac-Man zu spielen auf dem Smartphone ist eine Katastrophe meiner Meinung nach, weil dieses Gamepad bzw. Joystick-Feeling fehlt. Und das ist also jetzt nicht irgendein Retro-Programm auf dem Emulator, da komme ich aber gleich nochmal dazu, sondern das ist die neue Version, die ihr downloaden könnt, Play Store, offizielle Android-App von Namco. Und die funktioniert wunderbar mit diesem Joypad. Ja, irre, dieses Feeling, sehr cool. Wie gesagt, dann dieses Jurassic World Game, ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, also ich habe aufgehört zu spielen, weil die Steuerung einfach komplett grausam ist auf dem Touchscreen. Verrückt, Wahnsinn, ich habe einfach nicht, das nicht spielen können. Als ich den Joypad dran hatte und habe losgelegt, Leute, ich habe gedacht, genial. Das ist eine Konsole, genial. Absoluter Hammer, ja. Zusätzlich könnt ihr das Teil entweder über einen Chromecast streamen oder über, was zu empfehlen ist, wegen der schnelleren Darstellung des Bildes, also gibt es kein Lag, ja, über MHL, HDMI, also HDMI, ja, also über, könnt euren Smartphone, viele gehen da über MHL, ja, raus, und das könnt ihr dann an TV direkt anschließen. Die Zeitverzögerung ist dann nur minimalst, wenn überhaupt merkbar. Und dann könnt ihr diese Spiele, weil ihr ja nicht mehr auf dem Touchscreen rumdrücken müsst, auf dem TV spielen. Ja. Es ist fantastisch, kann ich was sagen. Und die Qualität von eigenen Spielen, gerade wie zum Beispiel dieses Lego, die lassen sich auch auf dem großen TV durchaus sehen. Ja. Ich bin begeistert, und das waren die besten 5 oder 4 Euro in der letzten Zeit, ja, die ich für ein elektronisches Gadget investiert habe. Irre. Sehr cool. Übrigens, ihr könnt noch was anderes machen. Wenn ihr die M-Taste drückt da drauf, ja, dann schaltet ihr in einen Mausmodus und ihr kriegt einen Mauszeiger angezeigt auf dem Android-Phone, und ihr könnt es komplett bedienen mit der Maus. Mit dem Mauszeiger. Ja. Das hat mich natürlich, so am Rande natürlich, auch dazu gebracht, hier diesen OTG-Adapter anzuschließen. OTG, Entschuldigung. Adapter anzuschließen an das Pixel, ja, und da einen Hub dran machen und Maus und Tastatur. Und dreimal dürft ihr raten, was ihr habt. Ein komplettes System. Ja, Maustastatur funktioniert einwandfrei, Gamer-Maus, Gaming-Tastatur angeschlossen, funktioniert, Wahnsinn. Was soll ich jetzt noch sagen, ne? Irre. Also, sehr, sehr cool. Aber selbst mit diesem kleinen Gamepad könnt ihr den Mauszeiger steuern. Dank dem Analogstick ist es auch recht komfortabel möglich, ja? Und Select-Button ist dann eben der linke Mausknopf. Und, ja, irre. Super toll. Könnt ihr mal gucken, AliExpress VR 3D nennt sich das Ganze. Ja, vielleicht setze ich da noch einen Link rein, ich weiß noch nicht genau. Und dann, ja, habt ihr ein super Gamepad für euer Android-Gerät und eventuell sogar noch zusätzlich für euren PC. Dann komme ich mal zur Community. Weil wir gerade schon heute so oft vom Pixel gesprochen haben, war gar nicht meine Absicht eigentlich. Irgendwie hat sich das immer so aufgedrängt. Ja. Ich habe ja mal einen furchtbaren Rant losgelassen, weil diese Update-Suchfunktion in den Einstellungen eigentlich nutzlos ist. Ja. Kennt ihr das? Er geht in die Software, in Software-Update, ja, und das prüft ihr dann auf eine neue Version, obwohl ihr genau wisst, ne, es ist eine neue Version, ist schon rausgekommen, und ihr drückt da drauf und ihr kriegt gesagt, nee, sie haben die aktuellste Version. Ja. Stimmt aber nicht, man hat nicht die aktuellste Version, man weiß es schon, dass eine andere Version draußen ist, ne, und dann ist man ziemlich frustriert. Ich habe ja so viele Geräte schon gehabt und noch nie hat es irgendwie funktioniert. Jetzt hat es schon zum dritten Mal hintereinander mit meinem Google Pixel funktioniert. Ja, ich lese, oh, es gibt eine neue Version. Ich gehe rein, suche nach neue Updates und der sagt, neues Update gefunden und fängt an zu installieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Das fühlt sich ja fast so an, als ob die Funktion jetzt funktioniert auf dem Pixel. Unfassbar. So sollte es eigentlich immer sein, ne? Dafür hatte ich bisher noch kein Update bekommen, ohne dass ich die Suche betätigt habe. Ja, wahrscheinlich, weil ich einfach immer zu ungeduldig bin, und noch bevor überhaupt das OTA ausgeliefert werden kann, gucke ich natürlich schon, ob es über die Suche zu bekommen ist. Naja, ich bin schlimm, ich weiß. Aber es funktioniert und das ist äußerst schön. Ja, habt ihr auch so Erfahrung mit euren Nexus-Geräten? Es könnte vielleicht ja auch bei den Nexus-Geräten so funktionieren, bei den neueren. Also bei den alten Nexus-Geräten weiß ich, hat es genauso wenig funktioniert. Da hatte ich immer das Gefühl, dass es einfach nur so pro forma drin ist. Vielleicht liegt es auch an Marshmallow bzw. an Nougat. Weil das ist mir bisher nur unter Nougat passiert, dass ich tatsächlich dann ein neues Update angezeigt bekomme, wenn ich diese Funktion benutze. Und es hat ja auch mal geheißen, offiziell von Google, dass diese Funktion eigentlich, vor Marshmallow war das, als es gesagt wurde, eigentlich nichts schneller machen kann. Also im Prinzip hat er, der Sprecher von Google, da gesagt, ihr könnt so viel drücken, wie ihr wollt, ihr kriegt das Update, wenn ihr es kriegt, und fertig. Ja, und hier habe ich das Gefühl, egal, ich lese das und egal, wann ich das dann, wenn ich da dann auf die Suche gehe, dann kriege ich auch das Update. Ja. Ist das jetzt ein Pixel-Service oder ist es jetzt was eben seit Nougat tatsächlich so funktioniert? Das würde mich mal interessieren. Ja, komme ich mal zur App der Woche und ihr werdet es kaum glauben, ta-da-da-ta, Pac-Man. Ja, Pac-Man ist die App der Woche, ist das unglaublich. Und zwar die richtige, neue, schöne, offizielle Namco-Version, ja, die mehr bietet als nur eine Retro-Fassung des Spiels. Übrigens bestelle ich mir das noch als Atari VCS 2600, das ist für mich das Original. Ja, Pac-Man auf dem Atari VCS 2600, da werde ich auch noch mal nächste Woche in der Wochensicht noch was drüber schreiben. Dann könnt ihr hier also natürlich das spielen, logisch. Wäre auch schlimm, wenn beim Pac-Man-Spiel nicht das Original vorhanden wäre. Aber dann gibt es auch verschiedene sogenannte Mazes, ja, also so Labyrinthe. Ganz unterschiedliche Designs, Wege, die ihr gehen müsst, ja, und. Und das ist dann, deutlich abwechslungsreicher, als jetzt immer nur das gleiche Labyrinth hier durchzuspielen. Und ich bin eigentlich gleich von Anfang an recht begeistert gewesen. Dem Ganzen die Krone setzt allerdings der Tournament-Modus. Ich weiß, das wollte ich französisch aussprechen. Oh Gott. Der Tournament-Modus, ja. Setzt dem Ganzen die Krone auf, wo man eben auch gegen andere Spieler tatsächlich antreten kann. Ja. Und alles in allem macht das Spiel immer noch Spaß. Und wenn ihr das mit einem Joypad probiert, ja, spielt, dann ist es wirklich genial. Übrigens, wenn ihr jetzt sagt, okay, also Joypad, das geht natürlich, kann ich auch was anderes benutzen? Ja, logisch. Also ich habe vorher ein PS4-Joypad benutzt. Die PS3-Joypads gehen auch. Ja, ohne Probleme. Die könnt ihr verbinden als Bluetooth-Geräte mit eurem Android und dann nutzen als Joystick. Ja. Nur dieses VR-3D-Gamepad ist halt ein separates Gerät, sehr, also klein, aber kompakt, ja, und hat eben noch diese Maus-Emulation mit dabei und auch noch eine Key-Emulation, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen vorhin, ja. Somit ist es halt perfekt geeignet für euer Android-Smartphone, ja. Aber natürlich könnt ihr für Pac-Man auch jeden anderen Joypad benutzen, das funktioniert. Und nur so könnt ihr auch das vernünftige Pac-Man-Feeling auch bekommen, das sage ich euch gleich. Ich hab's auch extra für hier diese App der Woche, für den Test, auch auf dem Touchscreen gespielt, weil ich schon davon ausgehen kann, dass jeder ein Joypad hat. Also da wäre, sage ich ganz klar, die Entscheidung, wenn es keine Joystick-Emulation hätte, ja, wäre die Entscheidung da etwas knapper geworden. Vielleicht wäre es sogar gar nicht App der Woche geworden, ja. Weil es eben keinen solchen Spaß macht, ja. Und mit dem Joypad oder Joystick, da macht's richtig Fun. Da merkt man, das ist ein alles schönes Arcade-Spiel. Auch wenn es eine neue Version ist mit vielen neuen Erweiterungen und Sachen. Ja, das ist es. Also App der Woche Pac-Man. Und auch interessant zu erwähnen noch, das hatte bis vor kurzem noch etwas gekostet. Ja, das ist jetzt kostenlos, komplett kostenlos. Und ich sag's nochmal, original Namco, Bandai Namco Pac-Man Version kostenlos. Ist das nicht schön? Ja. Jo, und damit sind wir auch am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, ach ja, genau, sorry, also die hier diesen Gamepad und so, ja, das findet, seht ihr dann hier auch im YouTube-Video, genau. Und auf YouTube dort könnt ihr auch hin, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nämlich in der Community auf YouTube, The Netcasts. Und einige Links und Infos findet ihr auch unter uncast.thenetcasts.com. uncast.thenetcasts.com, bitte immer eine Mehrzahl denken, thenetcasts.com, sonst landet ihr noch irgendwo anders da. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.